und über Captain Cook gekauft. Dann hat er seinen Käfer, die alte Schnecke, von Hoppelchen in rostiger Corsa umgetauft. Nun steht er da mit seiner Augenklappe und blickt die Sache nur noch halb so gut. Holzbeiner Trappe und Totenkopfflagge machen ihm wieder Mut. Mit dem Enterhaken in den 9. Stock auf die Fensterbank, er schlägt sich auf die Brust. Will seine Frau in die Karibik entführen, doch die muss spülen und hat keine Lust. Schiffe versenken im Bad ist ja doch nicht das Wahre. Hey, hey, hey, hey, die Zeiten sind hart. Am nächsten Morgen vor dem Computer denkt er, dass er Burt Lancaster sei. IBM hieß für ihn nur, ich beuge mich, doch Schluss, damit ist es jetzt vorbei. Sekretärin beschleunigst errettet vom Seeungeheuer, dem Herr Prokurist, der Smoothie in der Kantine als Geisel, bis die ganze EDV über die Reling ist. Hey, hey, hey, hey, kleiner Pirat, immer Schiffe versenken im Bad ist ja doch nicht das Wahre. Versenken im Bad ist ja doch nicht das Wahre.